Moin Internet, ihr hört Folge 166 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. So, heute auch wieder ein bisschen Hausmeisterei vorneweg, denn wir wollen ja, oder ich möchte da so ein bisschen, Routine reinbringen. Punkt 1, wir haben eine Mailadresse, die lautet moin@lostlevels.de. Da könnt ihr gerne jegliches Lob, jeglichen Tadel abliefern, wenn ihr möchtet. Und auch ganz wichtig, falls ihr jemand seid, der nicht weiß und nicht so wie wir aussieht und ihr ein Projekt habt, das wir vielleicht promoten sollen für unsere kleine, aber feine HörerInnen und ZuschauerInnenschaft, dann schreibt auch gerne dahin eine Mail und natürlich schaut mir das dann sehr gerne aus an dieser Stelle. Während sich Christina an ihrer Bluse zu schaffen macht. Ja, ich muss das hier hochkrempeln, weil ich habe gerade gemerkt, so der Knopf vom Ärmel, der klackert sonst so auf meinem Schreibtisch. Okay, alles für den Podcast. Ich knister leider ein bisschen heute. Ja, das ist okay. Das ist ich okay. Bewege mich einfach nicht. Nee, ist ASMR, ist auch gut. Also das soll ja funktionieren. Genau, und zweiter Punkt, ein Shoutout an die Userinnen, beziehungsweise User Snoopy Keurer und VfB-Fan im Lost Levels Discord, die mich ein bisschen beraten haben, was meine neue Gaming-Peripherie angeht. Denn wir wissen ja alle, Gaming-Mäuse, Gaming-Tastaturen sehen generell erstmal scheiße aus, blinken sehr bunt, sind irgendwie komisch geformt, völlig unergonomisch, weil die müssen ja cool und edgy aussehen. Und jetzt bin ich mit der Expertise von diesen beiden Usern zu einem Schluss gelangt und habe jetzt eine neue Maus hier, die besser zu meinem Glastisch passt, weil schwarze Kabel auf weißem Tisch sehen nicht so schön aus. Deswegen weiße Kabel auf Glastisch, das sieht besser aus. Deswegen an der Stelle vielen Dank an Snoopy Keurer und VfB-Fan aus dem Lost Levels Discord. Wenn ihr auch mal einen Shoutout haben möchtet von mir oder von Christina, dann könnt ihr auf lostlevels.de gehen und oben rechts auf das Discord-Symbol klicken. Oder ihr geht einfach in die Shownotes und klickt da auf den Link zum Discord, werdet Mitglied und beteiligt euch gerne an diversen Diskussionen auf diesem digitalen Forum-Gedöns. So. Ja. Und natürlich auch wichtig, wenn ihr jetzt schon wisst, Mensch, die Hausmeisterei ist schon so sympathisch, ich würde gerne bewerten, dann könnt ihr das natürlich auch überall tun, wo man bewerten kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify könnt ihr Sterne da lassen, könnt ihr einen kleinen Kommentar da lassen. Wir freuen uns über alles, was eingeht, sozusagen. Über alle 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns. Genau, 4 Sterne sind auch noch gut, 3 Sterne sind auch okay. Ja, man muss ja nicht, wenn man kein 5-Sterne-Gefühl hat, sondern ein 3-Sterne-Gefühl, dann kann man auch ein 3-Sterne-Gefühl dadurch abbilden, indem man einfach 3 Sterne gibt. Das ist auch okay. Naja, meine Meinung ist ja, 3 Sterne ist immer eine Mitleidsbewertung. Eigentlich willst du 1 oder 2 geben, aber irgendwas bewegt dich dazu, noch einen Mitleidsstern drauf zu geben. Okay. Ja. Naja, dann vielleicht ab 4 Sterne. 4 oder 5 Sterne sind okay. Ja. So. Genau. Und ja, that being said, würde ich sagen, gehen wir zu dem über, wofür ihr uns diese Sterne normalerweise gebt oder geben wollt vielleicht. Und zwar den Spielevorstellungen. Ich mache diesmal den Anfang, ganz frech, und presche voran mit meinem ersten Spiel, und zwar Expelled. Expelled ist mehr oder weniger der spirituelle Nachfolger von Overboard. Und es ist so auch vermarktet als ein Overboard-Tale oder so. Die genaue Tagline weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das so vermarktet. Overboard habe ich 2021 vorgestellt. Da ging es quasi darum, man musste mehr oder weniger einen Mord vertuschen, den man selbst begangen hat, auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und genau, fand ich damals ziemlich gut. Ich finde persönlich, also es ist von Inkel, das Spiel, und ich finde persönlich, Inkel ist für mich so ein bisschen Hit or Miss. Also die haben großartige Spiele gemacht, die haben auch eher so mediokre Spiele gemacht, meiner Meinung nach. Und diese Brand von Inkel-Spielen finde ich aber gut, tatsächlich. Und das ist auch bei Expelled auch nicht anders. Und zwar, es ist mehr oder weniger ein Adventure/Visual-Novel mit 1000 verschiedenen Abzweigungen und Möglichkeiten, wie man sozusagen seinen Case konstruiert. Und es geht darum, ist es 1922, es ist, spielt in England, und man spielt eine Schülerin in einer Mädchenschule namens Verity Amersham, Und ja, es ist ein normaler Tag, so lange, bis die Hockeykapitänin Louise Hardcastle aus dem Buntglasfenster der Bibliothek rausfällt, in die Büsche runter und man natürlich aufklären muss, wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass dieses kostbare Fenster zu Bruch gegangen ist? Und wer hat wer hat Louise da rausgeschubst? Oder ich wollte gerade sagen, ich dachte vielleicht ist, dass da jemand verletzt wurde, dramatischer, als dass ein Fenster zerbrochen ist. Ja, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ja, also auch ganz, es ist tatsächlich nicht wie bei Overboard, sondern es ist, also die Louisa ist nicht tot. Sie hat überlebt. So. Florian? Ja? Kann es sein, dass du den falschen Link ins Dokument gepackt hast? Wieso? Was sehen wir da? Was ganz anderes. Das ist ein Spiel von 2017. Oh, wow. Ja, stimmt. Das ist wirklich ein ganz anderes Spiel. Ja, das meine ich natürlich nicht. Spannend. Nee, aber ich habe das Richtige gefunden. So, okay. Ich wollte nur... Okay. Also es gibt auch ein Expelled, wo man einen Weltraumhasen spielt, der irgendwie... Ja, also wildes Spiel auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall... Mega wild, ja. Ja, ich werde auf jeden Fall darauf achten, den richtigen Link reinzusetzen. Es ist Expelled mit Ausrufezeichen. Das so ist das, worüber du reden möchtest, ja. Genau, genau. Vielen Dank für die Richtigstellung, Christina. Und dass ich dann auch nicht den falschen Link in die Shownotes packe. Das wäre ja katastrophal. Naja, auf jeden Fall, man spielt Verity und man muss eben ja herausfinden, wer Louisa geschubst hat oder wer sie dazu gebracht hat zu springen, weil man wird selbst verdächtigt, weil nämlich der Hockeyschläger von Verity wurde nämlich in der Bibliothek gefunden, von der Matronin, von der mehr oder weniger Aufseherin auf dieser Mädchenschule. Und deswegen ist natürlich klar, Verity war's. Und der erste, also es ist Run-basiertes Spiel, und der erste Run ist eigentlich immer, man kann sich nicht wehren, weil man hat quasi keine Möglichkeiten zu agieren. Man wird eigentlich direkt expelled, wie der Titel halt schon sagt. So. Und dann erzählt man das Ganze seinem Vater im Pub und dann meint Verity so, ja, aber eigentlich ist es gar nicht so gewesen. Und dann ist halt so... Rückblende und dann kann man quasi richtig spielen und richtig erkunden, wer es denn war, was für Motive es gab, etc. Und es gibt sozusagen verschiedene Phasen in diesem Spiel, die man erreichen kann. Also einmal, dass man es eben durch die Gesamtversammlung schafft, die morgens halt stattfindet, dass man das übersteht. Dann, dass man eben das Schuljahr übersteht. Dass man dafür sorgt, dass eine andere Schülerin rausgeschmissen wird. Das ist mehr oder weniger deine Hauptantagonistin. Und dann kann man auch selber zum Head Girl gewählt werden. Das ist die letzte Phase, die letzte Erfolgsphase. Was, glaube ich, sowas ist wie Schulsprecherin wahrscheinlich. So in die Richtung. Ja. Genau. Und wie auch bei Overboard besteht das Spiel eigentlich darin, dass man eben verschiedene Orte aufsuchen kann in dieser Schule, zum Beispiel die Bibliothek, ein Klassenzimmer, die Kapelle, eine Krankenstation. Und wenn du deinen Charakter dorthin schickst, vergeht die Zeit. So. Und verschiedene Charaktere machen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge. Das heißt, manchmal sind sie im Unterricht, manchmal sind sie quasi im Pausenhof, sage ich mal, so ungefähr. Manchmal sind sie in der Kapelle oder manchmal sind sie, also du teilst dir ein Zimmer mit einer anderen Schülerin, manchmal ist diese Schülerin auch dann in diesem Zimmer drin. Und je nachdem, welchen Strang du verfolgen möchtest, musst du halt immer gucken, wo sind die Leute und sind sie vielleicht an Orten, die in Zusammenhang mit der Person nochmal irgendwas auslösen können. So, also wenn du zum Beispiel die Geometriestunde besuchst von deiner Geometrielehrerin und dann halt eben vielleicht Charaktere da sind, die du sonst nicht so häufig treffen kannst, ist natürlich eine Möglichkeit, dann danach nochmal kurz mit diesen Charakteren zu sprechen, so ungefähr. Und das Ganze ist halt hauptsächlich Dialoge. Du kannst auch Items aufsammeln, aber die verwendest du relativ selten tatsächlich. Das meiste, was ich verwendet habe, ist eben wirklich so eine Anstecknadel, mit der man dann Schlösser knacken kann, so einfache Schlösser, so zum Beispiel, oder ein Buch, mit dem man dann so ein Schloss aufhauen kann an dem Fenster in meinem Dormroom sozusagen, kann man dann eben so ein Schloss aufhauen, damit das aufgeht. Und der Clou ist eben, man sammelt Hinweise über verschiedene Runs, verschiedenen Begebenheiten, und wie irgendwelche Charaktere miteinander verbunden sind. Und die werden im Book of Filth festgehalten. Das ist einfach so ein Klatschbuch, ne? Wo alles reingeschrieben wird. Das Burn Book, genau, wo alles reingeschrieben wird, wo man irgendwie abhatet über die ganzen Leute an der Schule und so Gerüchte reinschreibt. Und das ist auch immer ganz zentral bei jedem Run, wenn du es einmal gefunden hast sozusagen, das dauert ein bisschen, bis du es eben findest, dann das dir einmal abzuholen am Anfang des Runs, um dann eben einen Startpunkt zu haben, von wo aus du weiter investigieren kannst, sage ich mal. So, weil wenn du diese Infos nicht hast, logischerweise, dann kannst du auch manche Fragen nicht stellen in Gesprächen. Mhm. So, ne? Weil du brauchst ja diese Infos so, diegetisch quasi im Spiel, ja, musst du diese Infos auch irgendwo herbekommen, damit du diese Fragen stellen kannst. So, ne? Und es ist so ein bisschen, fast ein bisschen Ablenkung, dass dir immer wieder so Mini-Quests gestellt werden, je nachdem, wie weit du halt kommst. Zum Beispiel, was ist im Schuh von meiner Zimmerkameradin? Oder warum war Luisa wütend auf mich? Oder wie kann ich meine Lehrerin dazu bringen, dass sie mir hilft, so ungefähr. Und diese kannst du halt so abhaken, diese Mini-Quests, die dich auch teilweise weiterbringen, aber teilweise auch irgendwie so ein bisschen ins Leere führen. Mhm. Und das ist halt also das macht Spaß, sie zu verfolgen, weil eben die Charaktere relativ gut geschrieben sind. Die sind recht flott und bunt geschrieben. Auch mit so, ja, so typische Klickenbildung halt irgendwie an der Mädchenschule irgendwie und so diese Archetypen, sag ich mal, der Bücherwurm irgendwie, die aufstrebende Austauschschülerin, dann eben, ja klar, mit Luisa eben dann die Sportskanone, sag ich mal, ne? Also so diese klassischen Stereotypen, die auch in zeitgenössischer Literatur wiedergegeben werden oder auch in modernen Filmen zum Beispiel, einfach so in diesem Schulkontext. Das Problem ist, dass zu viele Fäden in diesem Spiel so gleichzeitig nebeneinander laufen. So, und teilweise die Konversationen, die du führst, teilweise nicht so logisch aufeinander aufbauen. Das heißt, manchmal, wenn du schon eine Info hast, wo du weißt, dass du diese Info im vorherigen Run hattest, musst du trotzdem noch irgendwie teilweise relativ kompliziert durch die Dialogbäume dich klicken, um wieder zu dem Punkt zu kommen und von da aus dann weiterzukommen. Das ist teilweise irgendwie so ein bisschen ungelenk gemacht. So. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du mit deiner Lehrerin diskutierst, ja, ich werde hier angeschwärzt und es gibt ja einen Grund, warum Lisa rausgesprungen ist aus dem Fenster, dann hast du zum Beispiel halt im vorherigen Run vielleicht was rausgefunden, was das irgendwie begründen könnte, aber du musst ja trotzdem erstmal durch drei Dialogoptionen klicken bei der Lehrerin, anstatt direkt zu sagen, hier, übrigens. So, ne, was irgendwie so ein bisschen, also ja, es ergibt auf eine Art Sinn, weil es im Spielkontext selber Sinn ergibt, weil natürlich erstmal, du kannst ja nicht einfach sagen, hier, ich weiß es übrigens, so, und dann wird der Lehrer erstmal sagen, hä, was weißt du, worum geht's überhaupt, ne, du musst erstmal auf diesen Dialogzweig kommen, sag ich mal. Aber in der Praxis ist es natürlich so ein bisschen frustrierend, weil du dann manchmal dann vielleicht nicht mehr genau weißt, welche Sachen du genau angeklickt hast, um diese Spur zu verfolgen, so, ne. Ja, da bräuchte man so einen Shortcut, sowas wie ein Item, das du halt als Beweis einsammelst. Und dann findest du im ersten Run mega kompliziert raus, wo es ist. Mhm. Und dann musst du diese ganze Herleitung nicht mehr machen, aber kannst trotzdem das Ding finden und es dann irgendwie logisch erklären. So, ja, ja, der einzige Punkt, wo das halt funktioniert, ist eben mit diesem Burnbook. Weil wenn du es einmal gefunden hast, dann weißt du direkt, wo das halt ist. Und dann kannst du da hingehen und sagen, okay, das ist das Buch, das nehme ich jetzt raus und dann hast du dein Burnbook sozusagen. Aber das ist der einzige Punkt, wo es funktioniert. So. Und was auch so ein bisschen problematisch ist, finde ich, ist, dass man halt so, was ist problematisch, aber ist auch ein bisschen vielleicht einfach der Programmiersprache so ein bisschen geschuldet. Das ist ja eine eigene Programmiersprache, die Intel ja für seine ganzen Spiele einsetzt, dass man eben so nicht wirkliche Deduktionen selber herstellen kann. So, also Spoiler jetzt, also wer das Spiel ganz alleine spielen möchte, vielleicht so eine Minute jetzt vorskippen oder zwei, ich mache auch nochmal so einen Spoilermarker in die Shownotes, notiere ich mir ganz kurz, das ist okay, gut, und genau, aber jetzt quasi Spoiler, also es ist relativ schnell offensichtlich, dass Luisa offensichtlich schwanger ist. So, und dass es mit ein Grund gewesen sein könnte, warum es eben aus dem Fenster gesprungen ist. Und es ist auch offensichtlich, wer es war, denn es gibt genau einen Mann in diesem ganzen Kollektiv, sag ich mal, der Gärtner natürlich. Der Gärtner war es. Aber das ist nicht der Mönch auf einem der Screenshots, oder? Nee, das ist kein Mönch. Nee, das ist so ein mit so Hosenträgern und so einer tolle, so ein junger Gärtner. Und es gibt halt so viele schlüssige Indizien und du kannst aber nicht selber diesen Schluss ziehen, sondern wie du drauf kommst, ist so abstrus, weil du musst dann eben in die Hütte von dem Gärtner, da sind dann so ganz viele Items auf dem Schrank und dann kannst du sagen, ich möchte den Schrank so durchsuchen, dann siehst du so einen Helm und diesen Helm musst du aufsetzen und wenn du den Helm wieder absetzt, dann fällt der Anstecker von Luisa raus, der sie quasi als Hockeykapitänin kennzeichnet und dann kann man erst diesen Schluss ziehen, ah ja, die hatten ja irgendwas und das ist irgendwie so. Also ein Beispiel dafür, wie um die Ecke diese Deduktionen stattfinden. So, dass es irgendwie, also wirklich so, also es gibt ja zum Beispiel, du kannst nicht bestätigen, dass sie schwanger ist zum Beispiel, obwohl du halt nachgucken kannst, es wird so ein The Monthlies Chart geführt bei der Matrone im Sanitätsding, wo es halt einfach um die Periode geht. Und da sieht man auch schon, bei Luisa ist sie halt ausgefallen, sozusagen, ne? Also wird da schon quasi festgehalten und das ist ja eigentlich schon so ein sehr deutliches Indiz dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. So, und aber das, selbst das führt nicht dazu, dass es immer noch so, ja, ich habe ein Gerücht gehört, dass sie schwanger ist. Aber es ist ja, also ich meine, weißt du, was ich meine? Und das ist halt wirklich kein, also das ist halt ein bisschen schade, weil du halt irgendwie nicht wirklich detektivisch arbeiten kannst. So, und ja, das war so ein bisschen so das einzige Problem für mich, finde ich. Und dass man halt, wie gesagt, also und dass man halt eben teilweise so Konversationen einfach immer wieder durchspielen muss, um zum gleichen Punkt zu kommen. Dass es halt keine sinnvollen Shortcuts gibt. Aber ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt aufgehört tatsächlich zu spielen. Ich habe es geschafft, meine Rivalin von der Schule zu verweisen, sage ich mal. Bin aber selber nicht Headgirl geworden. Also ich bin an der Schule geblieben, so wurde nicht rausgeschmissen. Meine Rivalin ist quasi kaltgestellt. Aber ich habe es nicht zum Headgirl geschafft und habe aber auch die Motivation jetzt auch nicht tatsächlich das zu schaffen, weil es mir irgendwie dann, ja, also wie gesagt, allein raus wirklich festzunageln für diesen Charakter oder für die Logik im Spiel, dass Luisa vom Gärtner geschwängert wurde, allein dafür hat das so, also war so kompliziert, obwohl eigentlich direkt offensichtlich war, dass er das war, so, ja, deswegen habe ich da irgendwie keine Motivation, das noch weiter zu machen, genau. Und ja, aber tendenziell, was ich auch ganz witzig fand, weil natürlich noch so ein kleiner Nebenaspekt, weil natürlich immer so ein bisschen gepredigt wird, so an Mädchenschulen, ja, es ist ja ist auch eine christliche Schule natürlich, ne? Also gibt natürlich immer Gottesdienst jeden Tag und so. Und am Anfang ist Verity immer so komplett lieb und brav. Und je mehr so, hinterhältige oder fiese Sachen du machst, steigt quasi deine Moral. Meter sozusagen oder dein Charaktermeter bis hin zu absolutely rotten am Schluss. So. Aber das musst du halt machen, um voranzukommen, so wirklich, weil manche Sachen, wie zum Beispiel diesen Helm aufzusetzen, das bringt dir halt negative Punkte ein. Oder zum Beispiel in so einen Geheimgang reinzugehen, bringt dir negative Punkte ein, was natürlich nicht lieb und brav ist und irgendwie nicht, ne? So. Und das fand ich ganz witzig, das Moralsystem. Es hat irgendwie keine wirkliche weitere Auswirkung tatsächlich, aber schaltet halt mehr oder weniger mehr Interaktionsmöglichkeiten frei und zeigt aber halt so, dass man halt manchmal dann eben über die Stränge schlagen muss, um die Wahrheit rauszufinden. So. Spannendes Spiel. Also tendenziell immer noch eine Empfehlung auf jeden Fall. Also ich glaube, dass halt auch Leute, die vielleicht mit Literatur aus dieser Zeit irgendwie was anfangen können, so Postwar, England, und dieser Kontext von, sag ich mal jetzt so Mädchenschulen oder irgendwie diesen ja, Korsett, sag ich ja mal, an Regeln und Anstand und so. Und also Leute, die sowas irgendwie auch schon in Literatur gut fanden, werden da, glaube ich, auch auf jeden Fall irgendwie sich wiederfinden können. Das ist auch so ein bisschen so ein Thema, das ist noch nicht so häufig in Spielen, also so ein Setting, das ist noch nicht so häufig. Klar, Schulsetting. Klar, ich weiß auch, es gibt Persona, das ist schon klar zum Beispiel. Also Schulsetting gibt es natürlich en masse, so, aber gerade so diese Ära, so, finde ich auch persönlich spannend. So. Ja, vor allem bis auf zwei ausschließlich weibliche Charaktere. Das passiert nicht so häufig. Ja, das stimmt. Ja, die Guten und die Bösen, alle weiblich. Fast alle, mehr oder weniger. Genau. Ja. Ja, so viel zu Expelled. Dein Spiel, Christina, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe schon Spiel gesagt, du direkt so, ach, Spiel, man weiß es nicht, ne? Aber ja. Ja, weiß man nicht. Es heißt A Butterfly von Alien Melon. Kennt man natürlich. Natalie Lawhead ist das. Und ich glaube, ihr Pronomen sind sie, ihr, ne? Ich habe nichts Gegenteiliges gefunden zumindest. Ja, ich denke auch. Es ist ihr neuestes Spiel im Januar 2025 jetzt rausgekommen. Und davor hatte ich nur Desktop Love Story gespielt. Glaube ich auch hier vorgestellt. Ich hatte das damals auf der Amaze gespielt. Das muss so 2017 oder 18 gewesen sein. Ah. Ich glaube, 2018 war meine letzte Amaze. Interjection, they, them tatsächlich. Ah. Ja. Wo hast du es gefunden? Ja, egal. Blue Sky. Blue Sky. Also. Aber ja. Gut, wir reden ja jetzt eigentlich auch über das Spiel mehr. Genau. Und das ist... Ich kam mir sehr kunstbanausig dabei vor. Das ist so ein bisschen eine Existenzkrise eines Schmetterlings, Wiedergeburt als Schmetterling. Es ist eine Mischung aus so bitsy-artigen Minispielen, ein Raupen-Jump'n'Run gibt es, dann sammelst du als kleiner Wurm, der so wip, wip, wip macht, Knochen ein. Und dazwischen gibt es eine Overworld, die überhaupt nicht diesen Pixel-Stil hat, sondern so semi-realistisch. Und da fliegst du als Schmetterling von Riese zu Riese. Du fängst in so einem Turm an, der in der Mitte einer Wüste steht. Da findet man Skelette und Blut. Frag mich nicht, wie das beides gleichzeitig funktioniert, weil damit da Skelette sind, muss das ja schon eine Weile da liegen und dann würde es eigentlich auch kein Blut mehr geben, aber so versteht man, was es sein soll, worum es geht. Es geht auch weniger um einen konkreten Tod, sondern halt um dieses Konzept von da endete was. Und dann bricht man das Eisen, diesen Eisenboden, Zwischenboden auf, der Turm zerfällt schon und ringsrum sind so Riesen, die versteinert sind, wie so Schaufensterpuppen sehen die ein bisschen aus und die greifen alle noch irgendwie in die Luft und sind manchmal bis zum Hals in Sand. Und es gibt so ein Flimmern in dieser Welt, wie dieses Fernsehflimmern, wenn man früher keinen Kanal drin hatte. Das gibt es an manchen Bruchstellen in dieser Welt. Und dann ist da immer ein großer Schmetterling, zu dem man quasi hinflattert. Und der startet dann ein neues Minigame oder auch einfach eine Textpassage, so ein Gedicht. Es bezeichnet sich auch selbst dieses Spiel als interaktives Gedicht. Und ja, da ist ein Text, der wird von einer Stimme vorgelesen, die so sehr, sehr verzerrt ist, was es für mich sehr schwierig gemacht hat, dazu zu hören. Deswegen habe ich es dann gelesen und dann weggeklickt. Und es ist auch Sounddesign und Grafik in diesen Teilen sind sehr artsy. Vielleicht ein bisschen overdone. Also für mich hatte das so was Gezwungenes, auch wenn ich das appreciaten kann. Aber für mich war es einfach zu viel. Vielleicht auch einfach reizüberflutungsmäßig, dass ich so dachte, blinkende Lichter und verzerrte Stimmen kann ich mir jetzt nicht geben. Ich war auch die meiste Zeit verwirrt beim Spielen, aber am Ende hat sich dann für mich doch noch eine Message herauskristallisiert. Es geht, glaube ich, so ein bisschen darum, Leid zu überdauern, also nicht es auszuhalten und also aushalten, ja, aber nicht abwarten. Nicht darauf warten, dass es vorbei ist, sondern es akzeptieren und annehmen, auch den Schmerz und dann fliegen lernen und mit eigener harter Arbeit einer besseren Zukunft entgegenflattern. Also so der Schmetterling als Metapher quasi. Es beginnt ja mit der Raupe, die sagt, ach, ich wünschte, ich könnte fliegen. Und dieser Wunsch, der wird immer drängender, bis man dann in diesem Knochenbitzi ist, sag ich mal. Und diese Bilder vermehrt genutzt werden und man dann ja Textpassagen bekommt, wo jemand flehend schon schreit, so, ich kann nicht, ich will fliegen, ich will ein Schmetterling sein, ich will davon fliegen. Ja, also so in diese Richtung geht es. Geht für mich die Interpretation, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gespielt, das war dann auch das ganze Spiel, das schließt sich dann und bittet dich vorher einen Ablageort auszuwählen, habe ich den Desktop genommen und da war dann eine Textdatei mit noch einem Gedicht. Ja, und das ist A Butterfly von Alien Melon. Ja, wie gesagt, ich komme mir sehr kunstbanausig damit vor. Normalerweise kann ich ja in viel komische Sachen vieles reininterpretieren und ich würde mich als durchaus wohlwollend bezeichnen bei solchen Interpretationen. Aber hier fand ich es irgendwie, vielleicht liegt es auch an, also an mir einfach, dass ich da mit einem beschränkten Horizont rangehe. Ich weiß es nicht. Es hat mich irgendwie verwirrt, spielerisch. Ist es spannend, weil du eine Mischung hast aus diesem Schmetterling und 360-Grad-Bewegung und durch diese quasi Realismus-Welt fliegen und dann hast du nur mit WASD bewegst so einen kleinen Wurm oder eine Raupe. Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Spiele nicht nur so interaktiv sein müssen und unterhaltend, sondern dass du halt auch eine andere Medienform oder Textform als ein Spiel umsetzen kannst. Ja. Dass das Spiel nicht nur seine eigene Gattung an sich ist, sondern auch einfach so technisches Vehikel für eine andere Form sein kann, wie halt ein Gedicht in diesem Fall. Und das fand ich ziemlich cool. Aber ja, hab mich verwirrt zurückgelassen einfach. Ich weiß auch nicht. Aber das ist ja auch schon ein Ergebnis. Also ich meine, ist ja besser, als wenn es sich ohne irgendwas zurücklässt. Da gibt es auch so ein prätentiöses Kunstwort für, was das agitiert. Es hat agitiert. Agitiert, ja. Ein Agitierungsstück. Ja, aber also ich musste auch gerade, wo du gesagt hast, halt Gedicht und Bitsy, muss ich auch dran denken, dass es ja quasi die ideale Engine, sage ich mal, ist für sowas. Es ist ja super viel so diese Interactive Fiction Sachen, die in Bitsy einfach implementiert werden, wo einfach wirklich nur, einfach strich, nur eine Geschichte erzählt wird, die du halt dann von so einem, ja, mehr oder weniger interaktiven Backdrop erzählt bekommst, ne? Wo du ja quasi nicht wirklich irgendwelche super viele Verben hast, um mit der Welt zu interagieren, sondern einfach, du gehst zum Beispiel in einen Raum und dann wird quasi der nächste Paragraph erzählt, so ungefähr. Ja, deswegen ergibt es für mich auch total Sinn, dass da irgendwie Bitsy auch eingesetzt wurde dafür. Ist meine Vermutung, weil ich diese Textpassagen wiedererkannt habe. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht mit Bitsy gemacht, aber es hat so diesen Stil halt einfach. Ja. Ich habe mich auch gefragt, hätte es A Butterfly, also profitiert das von einer möglichen Entwicklung von Spielen und Indie-Spielen, die jetzt einfach weird sein können? Das dauert ja schon sehr, sehr lange an und es ist einfach immer mehr möglich, auch außerhalb von sowas wie dem Amaze-Fest. Und ich frage mich, ob dieses Spiel vor, sagen wir, 10 Jahren funktioniert hätte, ob es da seine Bubble gefunden hätte. Und dann natürlich auch die Frage, ich wusste ja, also Alien Melon war mir ein Begriff. Und ich wusste, dass es nicht mein erstes Spiel von Alien Melon sein wird. Und ich wusste um die Legacy dahinter. Hätte ich es scheiße gefunden, wenn ich das nicht gewusst hätte? Ist das so ein kleiner Videospiel-Snob in mir, der Dinge gut findet, weil ich weiß, von wem sie sind? Ja. Das ist gut möglich. Das ist die Frage, ob man dann auch so diesem, also, wo man ja oft irgendwie bei so mainstreamigerem Auteur-Ding, ne, ist man ja oft so, lehnt man ja ab dann eher. Ja. Als Indie-Snob. Ja. Aber vielleicht ist dann unterbewusst man sowieso auch dann irgendwie so davon irgendwie geprägt. Man sagt so auf der einen Seite, Hideo Kojima zum Beispiel maßlos überbewertet und alle Leute fallen ab irgendwie als Auteur und egal was er macht, alle finden es geil. Aber dann hat man dann irgendwie sowas auf der anderen Seite, auf einem viel kleineren Rahmen natürlich, aber dann vielleicht trotzdem, ja, muss ich jetzt auch, also irgendwie finde ich es ja doch gut, auch wenn ich es nicht verstehe, so ungefähr. Ja, dass man direkt positiv reingeht. Mhm. Also kann natürlich auch krass nach hinten losgehen, ja. Ne, wenn man eine große Erwartungshaltung hat und dann maßlos enttäuscht wird. Das stimmt. So ein bisschen wie du letztes Mal mit dem Sad Boy. Ja, mit dem Sad Boy. Wieder vergessen, wie es hieß. Afterlove. Ja, Afterlove EP. Genau. Ja. Naja, also das hier, ich meine, es ist umsonst über Itch. Bei Steam kostet es 1 Euro, jetzt gerade 50 Cent. Mhm. Ich finde, das kann es einem wert sein, wenn man, gerade wenn man sowas noch überhaupt nicht erlebt hat, sage ich mal. Wenn man so einen Genre oder eine Art von Videospiel für sich entdeckt hat und sich da auch wohl drin fühlt, das ist ja alles fein. Aber falls man dann doch noch mal etwas außerhalb dieser Box erkunden möchte, finde ich, ist das ein sehr guter Start. Ja. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört und gesehen, wenn ihr reinstarten wollt in das Weirdoverse der Indie-Games. Ja. A Butterfly von Alien Melon ist ein guter Start da rein. Ja, Stichwort Auteur. Da passt mein zweites Spiel auch sehr gut dazu, tatsächlich. Denn es handelt sich um Wonderstop. Und Wonderstop ist das erste Spiel von Ivy Road. Das ist ein 2021 gegründetes Studio. Und der Kopf von Ivy Road ist Davey Raiden. Den man kennen, also Stanley Parable. Der Stanley Parable quasi erdacht hat, zusammen mit William Pugh. Und auch Beginner's Guide gemacht hat. Also auch so ein bisschen so eine Indie-Ikone, sage ich mal. Obwohl er halt nur 2 Spiele gemacht hat in 15 Jahren, so ungefähr. Aber ja, wer sich im Indie-Space bewegt, hat den Namen wahrscheinlich schon mal gehört. Und oder Stanley Parable zumindest gespielt. Genau, und das ist deswegen interessant, weil Beginner's Guide, was ja vor 10 Jahren rauskam, 2015, eine halbe Ewigkeit her, ist ja auch so eine persönliche Abhandlung darüber, wie man mit der Suche nach Bestätigung, mit dem Rampenlicht umgeht. Also da ist, glaube ich, sehr viel, meinte Raiden, glaube ich, auch in Interviews selbst von ihm reingeflossen, einfach so nach das Stanley Parable, was ihn ja so ein bisschen auf die Bühne katapultiert hat. So, das war ja schon so ein ziemlicher Meilenstein im Indie-Kosmos auf jeden Fall. Mhm. Und auch bei Wonderstop geht so ein bisschen, also ist, glaube ich, auch schon was von Raiden mit drin. Und das hat auf jeden Fall auch einen sehr, sehr klaren Bezug zur Welt außerhalb des Spiels, sage ich mal. Man spielt in Wonderstop Alta. Alta ist eine Kriegerin, die lange, lange Jahre unbesiegt war und jahrzehntelang quasi auf eine Sache immerhin trainiert hat und sich nie irgendwie geschont hat, immer alles gegeben hat. Und dann eines Tages verliert sie. Und nicht nur einmal, sondern direkt mehrere Male. Und das, also ihre ganze Welt zerbricht halt dann sozusagen, ne? Weil sie hat sich gedacht, ich habe mich auf diese eine Sache konzentriert, ich habe nichts anderes gemacht in meinem Leben. So, warum verliere ich denn jetzt? Kann doch nicht sein, dass ich verliere, als jemand, der sein ganzes Leben dem Kampf widmet sozusagen. Und weil sie natürlich dann das nicht als Signal sieht, vielleicht mal irgendwie eine Pause zu machen oder was anderes zu machen, sagt sie, okay, ich muss jetzt Meister Winters finden, die irgendwo im Wald wohnt und die kann mich wieder aufbauen. Die kann quasi wieder mich trainieren, damit ich dann wieder gewinne und alles wieder gut wird, so ungefähr. Also sie will sich auf diese Niederlage nicht so wirklich eingestehen, so. Und sieht das eher so als Motivation, sich noch mehr zu quälen, sage ich mal, so ungefähr. Und es fängt mehr oder weniger damit an, dass man dann eben durch so einen Wald läuft und man aber relativ schnell außer Puste ist und die komplette Energie weg ist und man sein eigenes Schwert auch nicht mehr heben kann dann auf einmal. Es bleibt quasi so im Boden hängen, man kann es nicht mehr tragen und dann fällt man um, wird ohnmächtig. So, und man wacht wieder auf einer Bank, auf einer Lichtung, dann ist es quasi so 3D. Und spricht mit Boro. Boro ist der Besitzer von einem Teeladen auf dieser Lichtung. Das ist so ein sehr, sehr netter, lieber, empathischer, einfühlsamer Typ, der halt irgendwie sagt, hier, du musst natürlich nichts machen, was du nicht machen möchtest, aber wenn du dir eine kleine Pause gönnen möchtest, kannst du mir gerne beim Teeladen helfen. So, aber auch no strings attached. Einfach so lange, bis es wieder besser geht. Und du musst auch nicht irgendwie 25 Tees pro Tag brauen, sondern einfach, mach einfach mal so, wie du dich gut fühlst. So ungefähr. Und da fängt das Spiel eben an, so ein bisschen eine Farming-Sim zu werden. Also in sehr begrenztem Umfang. Das heißt, du hast eben bestimmte Pflanzen. Es gibt drei so Grundfarben von Pflanzen oder beziehungsweise vier. Also ich bin jetzt nicht bei vier, ich weiß nicht, ob noch mehrere dazukommen, aber es sind halt vier Farben. Und je nachdem, wie du auf so einem, du kannst sie dann in so Sechsecken auf dem Boden pflanzen, überall. Und je nachdem, wie du die anordnest, ob in einer Linie oder so oder in so einem Dreieck, kommen da, wachsen so Pflanzeneier, die du dann gießen musst. Und daraus wächst dann zum Beispiel entweder nochmal so eine Pflanze, die halt dann Samen trägt, mit denen nochmal diese kleinen Pflanzen generieren kannst, hochziehen kannst, oder halt so ein großer Hybrid, der dann Früchte erzeugt, die du für dein Tier verwenden kannst. So, und je nachdem, wie du das kombinierst, ob zum Beispiel in die Mitte eine rote Pflanze setzt und drumherum dann eben drei blaue, dann ist es eben die Frucht. Oder wenn du nur gelbe setzt, ist es die Frucht und so weiter. Das heißt, du kannst immer untereinander kombinieren. Und das wird auch alles festgehalten in deinem Field Guide. Also musst du nicht alles merken, sondern das siehst du halt quasi alles. Und genau, und letzten Endes mit diesen Früchten und dann Teebällen, die du dadurch generierst, dass du halt einfach mit so einem Korb durch Teebüsche läufst und das dann irgendwie zum Trocknen ablegst, dann kommen halt Teebälle dabei raus nach einer Zeit und daraus kannst du dann eben Tee brauen mit bestimmten Eigenschaften. So, und diesen Tee brauchst du in so einer riesengroßen Teemaschine, also wo du quasi mit so einer Leiter hochkletterst, musst erstmal mit an so einer Zugkordel ziehen, dann Wasser reinlassen, so einen riesen Kolben, dann irgendwie auf so ein Blasebalg draufhauen und das im richtigen Bereich auf so einer Leiste halten, die quasi immer so hoch und runter geht, damit dann eben, bis das eben kocht, dann geht es eben zur Infusion oder zum Infuser mehr oder weniger, wo du dann eben den Teeball reinwirfst und Früchte, was auch immer, und dann kannst du eben eine Tasse abfüllen. So, und wenn die Tasse leer getrunken ist, dann kannst du sie auf so eine Waschstraße stecken und dann kommt die wieder im Werkzeugbereich von diesem Teeladen eben raus. So. Und du kannst diese Tees selber trinken, weil du siehst auch, was für eine Funktion die sozusagen haben, die jeweiligen Früchte zum Beispiel, dass du irgendwie, also ist alles so ein bisschen natürlich, so ein bisschen arzi, also zum Beispiel die eine Frucht sorgt dafür, dass man sich an etwas erinnert, was man nie wirklich erlebt hat. Also ein bisschen Nostalgie, Streisand-Effekt mäßig oder ist Mandela-Effekt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Streisand, glaube ich. Ja, also wenn man Mandela ist somit, da ist das Beispiel immer Logos, an die man sich falsch erinnert. Ja. Aber kollektiv falsch. Ja. Dann ist es, glaube ich, Streisand-Effekt. Streisand ist es. Genau. Und oder ein anderer zum Beispiel, eine andere Frucht macht einen wütend. Wieder eine andere Frucht ist halt mehr wie Kaffee, belebt einen so ungefähr. Und genau, je nachdem, welche man halt da reinschmeißt, hat man eben dann dieses Introspektionserlebnis, wo dann eben so ein innerer Monolog stattfindet, den Alter dann eben von sich gibt. Aber es kommen auch immer wieder Gäste, Kunden eben zu diesem Teeladen. So, beziehungsweise Alter denkt, es wären Kunden, aber Boro sagt auch relativ schnell, die müssen keinen Tee trinken, wenn sie nicht wollen. Natürlich wollen die alle Tee trinken, weil es ist immer noch ein Spiel, ne? Es gibt immer noch so Quests und also Requests in dem Fall. Aber so in der Fiktion des Spiels nach dem Motto, wenn die auch nur hier abhängen wollen, ist auch okay, die müssen keinen Tee trinken, so ungefähr. Und die Charaktere, die da auftauchen, sind auch, also die sind super spannend, finde ich so. Es gibt zum Beispiel den ersten, den man trifft, ist Geralt oder Gerald, der ganz dringend eine Verbindung zu seinem Sohn aufbauen möchte. Und sein Sohn ist aber Teenager und sagt, boah, ey, mein Vater, der ist so peinlich, ne? Der will mit mir Fotos machen und sowas und postet das dann irgendwie auf Social Media und so, super peinlich. Und jetzt hat er aber sich entschlossen halt, Gerald, dass er eben Ritter werden möchte, weil Ritter cool sind. So. Mhm. Und das ist so eine große Quest. Und man muss ihm eben dann, der ist auch sehr hyper irgendwie, das heißt, er möchte aber noch hyperiger sein. Und ich muss ihm zum Beispiel als erstes so einen Tee machen mit dieser, ja, einer frischen Koffeinfrucht. So, dass er nochmal irgendwie nochmal aufgepusht wird. So, dann gibt es zum Beispiel noch den Demon Hunter, der nicht weiter, keinen weiteren Namen bekommt und eigentlich auch keine Dämonenjagd, weil Dämonen gibt es schon nicht mehr, sondern es ist mehr so ein, also die Aufgabe von den DämonenjägerInnen in dieser Welt ist mehr oder weniger Communities dabei zu helfen, bei diversen Dingen einfach zu unterstützen, so Community-Bildung dazu beizutragen und Dann gibt es auch noch zum Beispiel Ren. Ren ist auch ein Krieger, der irgendwie Alta total idolisiert und später aber dann irgendwie rausfindet, dass sie quasi nicht diesen Ort verlassen kann. Weil jedes Mal, wenn sie wieder rausläuft in den Wald, bricht sie wieder zusammen. So, das heißt, sie ist noch nicht bereit, wieder nach draußen zu gehen. Also das quasi rausfindet, hat er dann auch so ein bisschen, also behandelt er sie ziemlich schlecht tatsächlich und sagt so, hier, du willst ja eigentlich hierbleiben, du willst ja gar nicht wieder stark werden. So, und haut dann auch wieder ab. Und diese ganzen Charaktere sind, wie ich finde, wirklich sehr gut geschrieben. Und was das Besondere daran ist, normalerweise denkst du dir ja, okay, ich spiele hier ein Videospiel und ich habe eine Questlinie und die kann ich abschließen oder ich kann sie failen. So, ne? Also entweder das Quest scheitert oder es ist erfolgreich. Bei Wonderstop gibt es, das ist so ein Kapitel unterteilt, so, und ab einem bestimmten Punkt kannst du mit den Charakteren nicht mehr sprechen. Das sind nur noch so Punkt, Punkt, Punkt angezeigt. So. Und das heißt aber nicht, dass du gescheitert bist, sondern das heißt, dass du musst loslassen. So, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema in diesem Spiel, dass du einfach loslassen musst. Dass du dann an diesem Punkt kannst du eben nur noch zu dem Schrein gehen, der auf dem Gelände ist, und für dich von Schrein eben dann nicht da eben platzieren. Und dann geht es eben ein Kapitel weiter und die Zeit schreitet voran. Und die Charaktere, zumindest bis jetzt, tauchen nicht mehr auf. Die sind raus aus dem Spiel. So. Und das ist dann eben auch die erste Frage, die Alta irgendwie Boro stellt: Was ist denn passiert? Was ist mit Geralt passiert? So, und dann sagt Boro halt: Ja, Geralt ist auf einer eigenen Reise. Man muss auch mal akzeptieren, dass man, also es irgendwann auch vielleicht die Verbindung gekappt wird, sozusagen. Ne? Dass man quasi nicht auf irgendwie so einen Komplettisten-Run gehen kann, sondern es ist einfach dann halt vorbei. So, du triffst diesen Charakter nicht wieder, du hast ihn eine Zeit lang beeinflusst auf seinem Weg, mehr oder weniger, du weißt, wie er so tickt. Aber das war es dann halt auch so, ne? Also halt einfach so, ja. Ja, aber auch, dass man halt nicht im Mittelpunkt der Welt total steht. Also, viele Leute haben so Main-Character-Syndrom. Mhm. So, und auch good for you, wenn man sich so fühlt und alles. Und in Videospielen ist das ja irgendwie auch Sinn der Sache. So funktionieren die halt. Ja, richtig. Dass du da deine Geschichte erlebst und die im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber vielleicht, also, ja. Ja, da gibt es viele, die sich darüber auch lustig machen, wie NPCs also dann deren Leben verfolgen, was ja immer nur am Hauptcharakter entlang sich hangelt und deswegen manchmal überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und deswegen finde ich das hier voll schön, dass er dann auf Reisen geht. Ja, genau. Als Ritter auch. Als Ritter. Erfährt man das, was mit ihm passiert? Nö. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Besondere daran, ne? Dass man quasi, ja. Also vielleicht hat man ihm geholfen, vielleicht auch nicht. Man weiß es halt nicht, wie es ausgeht. So, und das ist aber auch gut so, weil man halt, es geht ja auch viel darum, so ein bisschen bei sich zu sein in dem Spiel. Es ist ja auch so als cozy Game so ein bisschen vermarktet. Aber cozy, wie ich finde, der entzieht auf die gute Art und Weise. Das kommt halt auch so ein bisschen raus bei diesen Introspektionspassaden, die Alta hat. Also es geht viel darum, zum Beispiel um Altas Vater. Also wo sie wirklich, also sie hat wirklich so eine Antipathie gegen den, aber nicht aus irgendwie verständlichen Gründen, sondern weil er zum Beispiel an einem Punkt hat er seinen Job verloren, so, und dann war sie halt wütend auf ihn, weil er irgendwie nicht sich drangeklammert hat, nicht durchgehalten hat, so ungefähr, nicht irgendwie alles versucht hat, und obwohl sie später rausgefunden hat, dass er nicht schuld dran war, ist sie immer noch wütend, und diese Wut, meint sie eben dann, geht nicht weg, die bleibt immer da, so, das kann sie irgendwie nicht verarbeiten, oder sie meinte auch dann, an einer Stelle meint sie auch zum Beispiel, dass sie ihn wirklich, also nicht gehasst hat, aber wirklich dafür so ein bisschen sich über ihn lustig gemacht hat, dass er Hobbys hat. Dass er sozusagen sagt, er hat irgendwie ein Hobby, anstatt wirklich alles auf eine Karte zu setzen, wirklich nur eine Sache zu machen die ganze Zeit, ne? Das fand sie halt unverständlich. So. Und es ist halt wirklich ganz, ganz viel einfach, dass Alta sich so als Menschen sieht, die sich wirklich in eine, oder als Mensch, ja genau, der sich in einer Sache verbeißt, so, und da alle Energie drauf aufwendet und irgendwie keine Ablenkung zulässt und damit halt sich komplett, ja, kaputt arbeitet, mehr oder weniger, dadurch. Also es ist im Endeffekt, es ist halt so ein bisschen eine Parallele einfach zu Burnout. So, ne, dass man wirklich immer 130% gibt und nicht weniger geben möchte, weil man muss ja immer der Beste sein oder die Beste. Und dass das halt einfach dann dazu führt im Spiel, dass der Körper einfach sagt, nee, so, ich laufe nicht weiter, ich kann mein Schwert, ich kann das Schwert nicht mehr hochheben, obwohl alle anderen Charaktere können das, aber ich kann es natürlich nicht mehr, so in dem Fall. Und es ist ja auch im, es ist ja auch bei einem echten Burnout-Syndrom, so dass der Körper einfach dann einfach abschaltet. So, ne? Ja. Und es ist halt auch ganz gut, dass natürlich Alter sagt, ja, ich bin hier nur für eine begrenzte Zeit hier. Und natürlich wird, denkt sie dann so, ja, nach dem ersten Zyklus, das geht ja wieder jetzt so, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, aber das ist halt auch nicht so, ne? Ich meine, du kannst nicht einfach dann, wenn du Burnout hast, kannst du nicht einfach nach einer Woche sagen, ja, es geht jetzt wieder. Ich gehe jetzt wieder ganz normal weiter. So, du musst die Zeit nehmen, die dein Körper halt und dein Kopf natürlich auch braucht, so. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dass da auch so ein bisschen Reibung da ist, weil natürlich, also die Tatsache ist, du musst da nicht viel Effort reinstecken in das Spiel, so, weil es gibt keinen Timer, es gibt keinen Questlog sozusagen, es gibt keine Checklisten, die du abarbeiten musst. Wenn zum Beispiel ein Gast kommt und sagt, er möchte den Tee, dann ist es nicht wie bei zum Beispiel vielen anderen Spielen im Simulationsbereich, wo du sagst, okay, der Gast ist jetzt genau 2 Minuten hier und in der Zeit musst du quasi sein Essen zubereiten oder seinen Tee bringen oder was auch immer oder ihn im Laden bedienen. Die warten so lange, bis du den Tee gemacht hast und du ihnen den Tee gebracht hast. So. Mhm. Also da gibt es keinen Timer. Es läuft im Hintergrund auch keine Uhr. So. Das Einzige, wo in die Zeit voranschreitet, ist wirklich, wenn du halt dann vor diesem Schrein sitzt und eben, ja, aktiv die Zeit weiterdrehst, so ungefähr. Und auf der anderen Seite musst du aber auch was tun, um voranzukommen, um mehr von der Geschichte zu erleben, weil du kannst quasi die Zeit nicht vorandrehen, wenn du nicht diese Requests abschließt von den Charakteren. Erst wenn du alle Requests abgeschlossen hast, dann geht's weiter. So. Aber ja, ist natürlich auch dann irgendwie, also es ist auch kein komplexes Spiel, obwohl die Requests komplexer werden. Aber Boro sagt ja auch zum Beispiel direkt so, hier, es gibt so ein Hint-Buch. Schau da einfach rein, wenn du irgendwie nicht weiterkommst oder wenn du irgendwie keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen. Guck da rein, dann wird dir genau gesagt, was du machen musst, wie du den Tee brauen musst und so. Genau. Mhm. Und ja, also es ist halt wirklich so ein Mix aus so relativ Low-Stakes, egale Arbeit. Du kannst zum Beispiel auch so Blätterhaufen wegkehren oder irgendwie so mit so einer Heckenschere so Unkraut wegschnibbeln. Das ist aber auch hat keinen weiteren Effekt auf das Spiel, so ungefähr. Und eben diese in Anführungszeichen wichtige Arbeit, wie eben Pflanzen und Teebrauen und so. Und ja, also weil man eben, also das ist für mich so eine, finde ich, eine ganz gute Interpretation von einem Cozy Game, dass du einfach deinen eigenen Rhythmus hast. So. Ja. Dass du halt quasi nicht Cozy interpretierst, als ist alles schön und alles toll und alles so cute und fluffy, sondern dass du halt sagst, dass diese Charaktere halt wirkliche Probleme haben, diese Probleme irgendwie mit denen klarkommen müssen und irgendwie wachsen müssen und irgendwie ja auch mit sich selbst irgendwie klarkommen müssen, aber dass du halt dann das in so einer Umgebung machen kannst, die dir halt entgegenkommt. So. Ja, das dachte ich auch gerade, dass Cozy vielleicht mehr eine Umgebung ist, eine sichere Umgebung für Introspektion. Ja. So. Ja, genau. So habe ich das auf jeden Fall aufgefasst, ja. Also auf jeden Fall auch deutlich interaktiver natürlich als die vorherigen Spiele, also das Beginner's Guide und Stanley Parable, die ja, also Stanley Parable ist ja, da läuft man ja meistens nur und hört dem Erzähler zu. Beginner's Guide ist ja auch erst gegen Ende, wo dann wirklich so Rätsel und Puzzle kommen. Am Anfang ist ja auch viel einfach nur durch die Welten laufen, durch die Spiele laufen, die da irgendwie abgebildet werden. Genau. Und ich finde auf jeden Fall für mich ein geglückter Wurf so. Und ganz interessant ist auch so, ich habe das Gefühl bei diesem Spiel für mich persönlich, wenn ich es jetzt beenden würde, wenn ich es nicht mehr spielen würde jetzt, hätte ich es trotzdem in Anführungsstrichen erfolgreich gespielt, weil man schon irgendwie so, für mich, ich schon so viel rausgezogen habe und so viel über das Spiel und die Welt und so gelernt habe, dass ich mir denke, eigentlich, also klar, natürlich ist schon interessant zu sehen, wie dann Alter am Ende, zu welchem Schluss sie kommt, so ungefähr. Mhm. Aber wenn jetzt in meinem Kopf sozusagen die Fiktion weitergesponnen wird, dass Alter einfach für immer da bleibt und einfach Tee macht, fine for me. So, ne? Ja. Ja. Genau. Ach ja, gut für her, dass sie da diesen, wie heißt, ich habe ihn schon wieder vergessen, Boro, ja, gefunden hat. Ja. Und so eine, weiß ich nicht, ich, für mich wirkt das mit den Bildern auch wie so eine Oase, so total irgendwie abgeschottet vom Rest der Welt, aber in a good way. Ja. So. Da, ich meine, da kommen ja obviously noch Leute hin und gehen auch wieder. Ja. Aber du musst dich überhaupt nicht mit dem beschäftigen, was außerhalb passiert. Nö. Und das ist ein sehr großes Privileg. Es macht bestimmt sehr viel Spaß. Ja. Und kannst du diese kleinen Pinguine durch die Gegend tragen. Puffins heißen die. Zum Beispiel. Kannst dich an den See setzen. Kannst ein Buch lesen. Gibt auch Bücher sozusagen, die dir, also mit jedem neuen Kapitel wird dir, du bist quasi irgendwie in einem Buchclub. Und da wird dir quasi immer so ein Buch geliefert, das du noch lesen kannst. So ganz, ganz schlechte Kriminalromane. Also wirklich schlechte, aber witzig schlecht. Genau. Und ja, also es ist halt, glaube ich, weniger Meta-Kommentar als die vorherigen Spiele von Davy Raiden. Also es ist schon mehr Spiel als Kommentar, sage ich mal. Aber es ist trotzdem halt, wie gesagt, eine Verbindung in die echte Welt. Und also für mich hat das auf jeden Fall funktioniert. So, die Mischung. Klingt sehr gut. Genau. Das ist aber auch neu, das Spiel, ne? Jetzt im März, glaube ich, rausgekommen. Das ist relativ neu, ja, genau. Irgendwie kam mir der Name bekannt vor. Ich dachte, das wäre irgendwie, vielleicht habe ich es verwechselt. Vielleicht denkst du an Wonder Song. Ja, natürlich. Ja, genau, damit habe ich es verwechselt. Auch ein sehr ja. gutes Spiel. Das war das mit den Alpen, ne? Nee, das war Highland Song, glaube ich. Wonder Song ist das mit diesem Barden, wo man durch die Gegend läuft. Und auf Knopfdruck quasi verschiedene Töne singen kann. Haben wir auch im Cast vorgestellt. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ist schon länger her. Das ist schon sehr alt, 2018. Nee, ich meine eins mit so, das in den Alpen spielt, wo du in so einem Dorf bist und dann letztes Jahr rausgekommen, so türkis auf dem Cover. Du meinst Dungeons of Hinterberg. Ja, genau das. Mhm. Okay, das hat einen ganz anderen Namen. Okay, ich dachte irgendwie, es wäre alles das Gleiche. Ja, siehst du mal. Ja, egal. Aber auch gut für die Hörenden und Sehenden da draußen. Die Hörenden und Sehenden. Zusehenden. haben sie nochmal ein paar extra Tipps bekommen. Wonder Song, Highland Song, Dungeons of Hinterberg. Alles in meinem Gedächtnis zumindest Spiele, die gut sind. Dungeons of Hinterberg muss vorletztes Jahr rausgekommen sein, sonst hätte ich das ja in den Steam-Kurator gepackt, in unsere Liste. Ja. Oh, wie die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht Wahnsinn. Einfach, ja. Ist absurd. Ja, spoken like old people. Ja, anyway. Und ja, deswegen, bevor wir uns zu sehr in unserem Ü30-Kosmos suhlen, lass uns doch zu den Leckerlevels übergehen. Was hast du denn mitgebracht diese Woche? Ja, gar nichts zu essen, sondern was zu lesen, beziehungsweise zu hören. Ich habe ein Buch fertig gehört und ich fand das sehr gut. Und am Anfang dachte ich, ich glaube, es kam letztes Jahr raus, vorletztes Jahr. Oh, ich wollte es nachgucken, ich habe mich ablenken lassen von anderen Sachen. Ja. Blue Sisters von Coco Mellos. Und das ist so ein Buch, das ein schönes Cover hat. Wir kommen da langsam aber sicher hin, dass deutsche Bücher auch schöne Cover haben. Das war die letzten Jahre katastrophal. Und gefühlt haben es alle gelesen. So ganz viele Freundinnen von mir hatten das in ihren Insta-Stories so. Und auch das andere Buch der Autorin heißt Kleopatra und Frankenstein oder irgendwie sowas in die Richtung haben auch alle gelesen. Aha. Und dann habe ich das bei Audible einfach gestartet. Ich dachte so, ich habe da Guthaben geschenkt bekommen, dachte ich, ja, klickst du drauf, wird okay sein vielleicht. Habe ich angefangen zu hören und dann dachte ich, oh, es gefällt mir gar nicht. Aha. Und jetzt ist es einfach das komplette Gegenteil. Und am Anfang dachte ich wirklich, ich habe da keine Gedanken zu. Und je weiter das Buch voranschritt, desto mehr Gedanken hatte ich dann dazu. Und ich möchte einige teilen. Also die Übersetzung, das ist mir wichtig zu erwähnen, ist von Lisa Kögeböhn und gelesen hat es Jody Ahlborn. Beide haben einen ganz fantastischen Job gemacht. Aha. Manchmal denke ich mir so, wenn ich eine deutsche Übersetzung höre, hört man raus, dass es im Englischen ein Wortspiel war oder welcher englische Begriff da sinnvoll ist und dass die deutsche Übersetzung einfach nicht so passt. Mhm. Hier fand ich das alles perfekt. Und es geht um Schwestern, vier. Die Handlung startet aber nach dem Tod einer der Schwestern und jetzt sind sie nur noch zu dritt. Und es ist sehr relatable, weil ich auch eine Schwester habe. Und Schwestern untereinander verschwören sich gegen alles, aber stehen immer in Konkurrenz zueinander, konkurrieren um Liebe und Aufmerksamkeit von Verwandten meistens oder gemeinsamen Freunden oder sowas. Das ist eine ganz faszinierende Dynamik, die hier in all ihren Facetten durchgespielt wird. Die ist immer so ein, also was ich ja richtig hasse, weswegen ich auch Breaking Bad hasse, ist, wenn du einen Konflikt hast, den es nur gibt, weil Leute nicht kommunizieren, weil irgendwie da ein Geheimnis ist, das jemand nicht lüftet. Das macht mich wütend. Das ist richtig lazy irgendwie. Eine richtig traurige Art von Konflikt. Und hier sind ganz viele andere Konflikte. Und so unterschwellig ist immer diese Schwestern-Dynamik. Die spielt da immer mit rein, aber halt immer wieder so ein bisschen anders. Und das Leben dieser drei übrigen Schwestern wird halt von der Trauer, aber auch von Sucht bestimmt. Und wir folgen allen dreien immer wieder. Es switcht so ein bisschen, die Handlung schreitet langsam, aber sicher voran. Und wir sind dann dabei, wie sie Dinge realisieren, Beziehungen zerstören oder aufbauen, sich in Abwärtsspiralen fallen lassen oder sich durch schwierige Zeiten kämpfen. Und mit einer Schwester habe ich besonders doll related, aber alle sind auf ihre Art liebenswürdig und gleichzeitig absolut hassenswert. Also es macht mich, da passieren so viele Streits, wahnsinnig viel, nicht mehr Diskussion, sondern auch einfach Streits. Und wenn man eine Schwester hat, weiß man ja, wie man, was man sagen muss, um so richtig, richtig tief zu treffen. Mhm. Und das passiert halt auch und dann denkst du dir so, oh, man muss das sein, aber ja, es muss irgendwie sein, weil manchmal kann man auch Probleme nur durch sowas Impulsartiges lösen. Manchmal ist es zu spät, um da normal drüber zu reden, manchmal muss es dann einfach raus und dann werden Leute verletzt und dann muss man sich entschuldigen und das dann irgendwie durcharbeiten. Warte, wo war ich jetzt? Ah ja, die streiten viel und ich habe da auch viel darüber gelernt, wie ich streite, weil ich glaube, ich streite sehr viel eskalierender als die. Das manchmal dachte ich so, sondern nett irgendwie. Naja, aber die sind auch alle sehr unterschiedlich, gehen unterschiedlich mit Konflikten oder auch schönen Momenten um und man kann da so ein bisschen wie bei Sex in the City, man hat von allen so ein bisschen was. Mhm. Das sind alles, ich will nicht sagen Karikaturen, aber die treiben eine bestimmte Charaktereigenschaft sehr auf die Spitze. Die ist sehr pointiert, aber sind gleichzeitig auch sehr vielschichtige Charaktere und deswegen kannst du dich nie mit einer komplett identifizieren, sondern nimmst aus allen dreien, vieren eigentlich auch irgendwie was mit. Es gibt nämlich sehr viele Rückblenden mit der vierten Schwester, die gestorben ist, um ja so ein bisschen zu erklären, wieso es jetzt allen so geht, wie es denen geht. Die ganze Familiendynamik ist wichtig. Es gibt dann auch so ein Mutter-Tochter-Streitgespräch, was dann aber irgendwie voll schön wird. Und das fand ich auch sehr belastend und dann sehr erleichternd. Es ist so ein bisschen wie ein Fleabag in der ersten Staffel, meine ich nur. Da gibt es ja auch immer so Rückblenden zu der Freundin, die gestorben ist, um so ein bisschen zu erklären, wie Trauer funktioniert im Grunde und woran man sich so erinnert. Und man weiß letztendlich nicht, ob Blue Sisters, die heißen Blue mit Nachnamen, aber Blue auch als Synonym für traurig so. Und man weiß nicht, ob das ein trauriges oder ein hoffnungsvolles Buch ist. Und ich würde sagen beides, aber das Ende geht eindeutig mehr in die eine als in die andere Richtung. Der deutsche Verlag, der das rausgebracht hat, ich glaube, das ist Bastei Lübbe. Die haben als Kategorie Coming of Age angegeben, was ich irgendwie weird finde, weil diese Frauen sind Ende 20, Anfang 30. Coming of Age sind für mich Teenager. Ja, total. Also ja, es passt irgendwie, weil im Idealfall lernen wir alle bis zum Ende unseres Lebens. Aber irgendwie war das hier so ein Slice of Sad Life vielleicht. Mhm. Also so ein bisschen ein Einblick in eine nicht mal die Tragödie selbst, sondern so das, was danach kam, nach so einem Schicksalsschlag und wie Leute damit umgehen und wie das halt in das Leben passt, das man bis dahin gelebt hat und das man sich ausgemalt hatte. Und ja, ich habe das am Ende, gestern habe ich es zu Ende gehört und nebenbei so ein bisschen Lego gebastelt. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Mhm. Und auch da, ich meine, es handelt sich um Schwestern, nur weibliche Hauptdarstellerinnen, Hauptcharaktere. Ja. Zieht sich vielleicht so ein bisschen. Naja, ein Butterfly ist ein Butterfly. Was hattest du denn? Oh, er zieht sich durch unsere Folge. Ja. Toll. Ja, ja, sehr gut. Ja. Ja, finde ich auch gerade diesen Aspekt mit dem... Licht ist aus. Oh nein, das Licht ist aus. Ist das ein Zeichen vielleicht? Ja. Ist das ein Zeichen? Ja, vielleicht nur noch ganz, ganz kurz zum Schluss. Also gerade diese Streitkultur finde ich auch wirklich, was du gesagt hast, ne? Also ich meine, ich habe auch eine Schwester. Und ist natürlich nochmal anders, wie wenn Schwestern untereinander streiten. Aber klar, natürlich, ich glaube generell, ist es, wie du schon sagst, dass man eben genauso diese neuralgischen Punkte kennt, wo man halt die andere Person wirklich zur Weißglut treiben kann. Und so, ja, habe ich mich teilweise auch wiedergefunden. Ich habe auch direkt gedacht, was bei meiner Schwester das wäre. Und ja, genau. Aber klingt spannend auf jeden Fall, ja. Und also ich finde auch gerade so diese so Bücher, Romane, die dann irgendwie in die Richtung gehen, was passiert irgendwie nach so einem tragischen Einschnitt, so ohne diesen Einschnitt selber groß platt zu treten, so ungefähr, finde ich immer ganz spannend eigentlich. So. Ja, der wird natürlich dann angeteasert, dass du, weil die Umstände, wie das dann alles entdeckt wurde und was so den Tod selbst betrifft, das ist halt auch relevant. Mm, klar. Aber es wird so ein bisschen angeteasert, dass du dir so selber Gedanken machst und dich fragst, was passiert sein könnte. Dann wird es auch genannt, so nach einem Drittel vielleicht. Weil das dann wichtig ist für ein anderes Thema, das in dem Buch groß und breit diskutiert wird. Aha. Also ich fand das wirklich sehr gut. Vor allem, dass man so unterschiedliche Perspektiven hat und dann hast du natürlich auch Szenen, die sich überschneiden, die du aus zwei Perspektiven liest. Aha. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja. Klingt auf jeden Fall so. Blue Sisters. Okay. Also würdest du dann auch die deutsche Übersetzung empfehlen, anders als vielleicht bei anderen Büchern? Ja, wie gesagt, ich fand die sehr gut. Okay. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Ich würde auch das Hörbuch empfehlen. Das fand ich, ich meine, es ist was anderes, wenn du viele weibliche und männliche Charaktere hast und da dann die Stimmen variieren musst. Aber hier sind es hauptsächlich weibliche. Und trotzdem habe ich irgendwann an der Stimme der Sprecherin erkannt, welche dieser Frauen es sein soll. Das ist schon, das finde ich sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall Shoutout an dieser Stelle dann, ja. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr da draußen, die ihr nur zuhört, könnt auch erkennen, wer hier spricht bei unserem Podcast. Trotz vielleicht Stimmenvarianz. Und wenn euch gefällt, oh, wow, was diese beiden Stimmen so von sich geben, also Christina und ich, dann teilt den Podcast gerne mit unseren, Punkt. Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Der Weep-Weep-Wurm ist heute drin. Ein bisschen. Licht geht aus. Verhaspeln. Naja, anyway. Ja. Teilt den Podcast, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt. Und gebt, wie gesagt, auch gerne Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und natürlich bei YouTube. Wenn ihr mögt, klickt ein Abo, klickt den Daumen, klickt die Glocke. Und ihr werdet immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Alle zwei Wochen. Genau. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden natürlich auf lostlevels.de oder natürlich auch bis Folge 150 auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal und nur Audio deutlich weiter zurückgehend. Genau, und auf Blue Sky gibt es uns auch unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills. Sehr schön, kurz und knapp. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, ZANDTERBIRD, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, auch an Pete Electro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter mitvorteil. Link, wie immer natürlich, in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.